Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Schwarz auf weiß. Ich saß auf meinem Stuhl und blätterte in einigen Zeitschriften. Ein Kurier hatte mir die bunten Hefte vorbeigebracht, nachdem ich einem gewissen Herrn Bosch versprochen hatte, in seinem Verlag zum Rechten zu sehen. Es dauerte 2 Stunden, bis dieser Herr Bosch in meinem Büro stand. Er hatte graue Haare, die wie raureif glänzten, und er trug einen Anzug, der so aussah, als würde er notfalls auch von alleine zur chemischen Reinigung spazieren. Herr Bosch sah sich in meinem Büro um. Ich lächelte. Ich mag Leute mit Sinn für spartanische Lebensweise. Das lässt sich leicht sagen, wenn man selber Schuhe trägt, die mehr kosten, als andere Leute fürs Essen in einem Monat ausgeben können. Die Zeit der Ideologien ist vorbei, Herr Maloney. Was heute zählt, ist Stil. Ach, wissen Sie, es gibt Leute, bei denen das Wort Stil auch bloß eine Stilblüte ist. Sie mögen Leute wie mich nicht, stimmt's? Vermutlich sind Sie ein großartiger Vater, ein zärtlicher Liebhaber und ein großzügiger Vorgesetzter, der sich 16 Stunden am Tag für das Wohl seiner Untergebenen aufopfert. Und wozu das alles? Wenn Sie mir darauf eine ehrliche Antwort geben, mag ich Sie vielleicht. Egoisten sind wir alle, sagte die Katze und fraß den Vogel. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie endlich zur Sache kommen würden. Sonst wird mein Weltbild vom Unternehmer, der ständig von einer Sitzung zur nächsten rast und zwischendurch einem Mitarbeiter zur Geburt seines Sohnes gratuliert, noch erschüttert. In meinem Verlag gab es in den vergangenen Wochen einige seltsame Vorkommnisse. Wir müssen davon ausgehen, dass da ein Saboteur am Werke ist. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte? Keine konkreten. Mal sind es Computer, die abstürzen, Dienstpläne, die unlesbar gemacht werden. Dann sind es Unterlagen, die verschwinden oder Telefonapparate, die demoliert werden. Hört sich mehr nach Schabernack an. Sicher, bis jetzt ist nichts Gravierendes geschehen. Aber diese vielen kleinen Ereignisse sorgen für Unruhe. Es wird viel darüber spekuliert, wer dahinter stecken könnte. Zumal wir im Moment eine etwas gereizte Stimmung in unserem Verlag haben. Werden einige Leute wegrationalisiert? Nein, wir befinden uns mitten in einer großen Umstrukturierung. Diese Reorganisation wird jedoch nur geringe Auswirkungen auf die Personalsituation haben. Aber natürlich gibt es immer Leute, die um ihren Arbeitsplatz bangen. Ganz abgesehen von der Gewerkschaft, die sich naturgemäß schwer tut mit innovativen Ideen, die aus der Verlagsleitung stammen. Sie vermuten also, dass die Gewerkschaft hinter den Sabotageakten steckt. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, dass es das Werk eines Einzelnen ist. Vielleicht sind es auch 2. Aber sicherlich finden diese Aktionen nicht die Zustimmung des Personals. Ich möchte, dass Sie herausfinden, wer der Täter ist. Arbeiten bei Ihnen auch Frauen? Selbstverständlich. Dann könnte es also auch eine Täterin sein? Das ist nicht auszuschließen. Übernehmen Sie den Fall? Ich übernahm. Die Aussicht, einige Tage in einem größeren Betrieb herumzuschnüffeln und dabei in der Kantine zu speisen und den Kaffeeautomaten benutzen zu können, war ausschlaggebend. Schließlich braucht auch unser Eins ab und zu eine warme Mahlzeit. Draußen war es kalt und den Weg zur Stadtküche kannte ich auswendig. Herr Bosch übergab mir eine Personalkarte. Ich war nun Angestellter eines der großen Verlagshäuser der Stadt. Meine Berufsbezeichnung war Sachbearbeiter für rückwärtige Dienste. Ich gab mir keine Mühe herauszufinden, was das genau war. Ich ging in das Verlagshaus und schaute mich zuerst ein wenig in der Kantine um. Sind Sie neu hier? Ja, Maloney ist mein Name, Sachbearbeiter. Freut mich. Ich bin Claudia Breu, Vertrieb, und ich bin im Vorstand der Gewerkschaft. Interessant. Stimmt es, dass hier alles ganz anders werden soll? Sie meinen diese Reorganisation? Nun, es wird viel geredet und geplant. Ich persönlich glaube nicht, dass viel anders werden wird. Außer vielleicht, dass die Chefposten ein wenig rotieren. Möchten Sie einen Kaffee? Aber ja doch. Dann gehen wir am besten zum Automaten. Der Kaffee in der Kantine ist ungenießbar. Und das Essen? Kommt auf Ihren Magen an. Ich lächelte säuerlich. Das hat man nun davon, dass man einen an sich trostlosen Fall aus ernährungstechnischen Gründen annahm. Vielleicht war das Leben eines heruntergekommenen Detektivs, der in der Stadtküche speiste, gar nicht mal so übel im Vergleich zu diesen gut bezahlten Verlagsleuten, die sich ihre Magengeschwüre mit schlechtem Essen warm hielten. Wir gingen zum Kaffeeautomaten und warfen Kleingeld ein. Wissen Sie, die einzigen, die bei einer Reorganisation in der Regel profitieren, sind die Bürokraten. Jede Umstrukturierung bläht die Verwaltung auf. Und eine aufgeblähte Verwaltung ist ein guter Grund, um wieder umzustrukturieren. Und was machen Sie als Gewerkschafterin dagegen? Was in unserem Pflichtenheft steht. Protestieren, Kommuniqués schreiben, Flugblätter verteilen. Das klingt ein wenig resigniert. Ach, wissen Sie, die Gewerkschaften sind in diesem Land wie brave Hunde. Man hat ihnen erlaubt, ein wenig zu bellen, damit sie garantiert nie richtig zubeißen. Halt, Vorsicht! Trinken Sie ja keinen Kaffee. Ich weiß, Kaffee ist ungesund. Deshalb trinke ich ihn ja. Ich habe nicht vor, gesund zu sterben. Wenn Sie diesen Kaffee trinken, werden Sie tot umfallen. Sag mal, spinnst du? Nein, Bosch von der Verlagsleitung hat vorhin auch Kaffee aus dem Automaten geholt. Und jetzt liegt er in seinem Büro und ist tot, vergiftet. Das wäre ihm in der Stadtküche sicher nicht passiert. Es dauerte einige Minuten, bis die Polizei zur Stelle war. Boschs Leiche lag gekrümmt auf dem Boden. Daneben lag ein brauner Plastikbecher. Der junge Mann, der Bosch gefunden hatte, war nicht mehr da. Überhaupt war es erstaunlich, dass außer mir niemand bei der Leiche blieb. Einige Leute schauten ab und zu ins Büro. Einer ging über Boschs Leiche und holte sich irgendeine Akte von seinem Schreibtisch. Danach kam mein Freund und Helfer. Der Polizist freute sich sichtlich über meine Anwesenheit. Na, Maloney, haben Sie endlich einen anständigen Job gefunden oder sind Sie wieder mal ganz zufällig über eine Leiche gestolpert? Ach, wissen Sie, bei der Qualität der Lebensmittel, die wir heutzutage so zu uns nehmen, ist es doch nicht weiter erstaunlich, dass ab und zu jemand daran zugrunde geht. Nun, es ist, glaube ich, noch nicht normal, dass Leute an einer Cyankali-Vergiftung sterben. Tja, da bleibt also bloß noch die Frage zu klären, wie kam das Cyankali in den Kaffee? Mit der Milch. Ja, ja, die Kühe sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Naja, die Kühe werden sich bedanken. Nein, Maloney, der Fall war ziemlich klar. Dieser Herr Bosch hatte einen Kühlschrank in seinem Büro und in diesem Kühlschrank war die Milchtüte und in dieser Milchtüte war das Cyankali. Dann hätte ich meinen Kaffee also gar nicht wegschütten müssen. Ich finde, dass man diese Automatenbrühe immer wegschütten müsste. Einen richtigen Kaffee gibt's nur zu Hause, bei meiner Frau. Was denn? Sie haben eine Frau? Ist sie kurzsichtig, schwerhörig und geruchsunempfindlich? Lassen Sie meine Frau aus dem Spiel, Maloney. Sagen Sie mir lieber, was Sie hier verloren haben. Bis jetzt nur eine Menge Zeit. Und Zeit ist bekanntlich Geld. Also habe ich etwa 3,50 Franken verloren. Ich möchte ja bloß nicht, dass Sie hier noch unnötig herumschnüffeln. Wir haben den Täter nämlich schon. Tatsächlich? Doch nicht etwa den Verkäufer vom Supermarkt, der aus Spaß an der Freude Cyankali in Milchtüten spritzt. Sie halten uns wohl für völlige Idioten, Maloney. Weil Sie es sind, verrate ich es Ihnen. Der Täter war der junge Mann, der diesen Bosch gefunden hat. Er hat sofort gewusst, dass der Mann vergiftet wurde. Wer außer dem Täter hätte das schon wissen können? Er hob stolz seine Augenbrauen und blinzelte mit einem Auge. Ich ließ ihn stolzieren. Dann ging er. Wenig später ging auch Bosch, das heißt, er wurde gegangen. Sein 16-Stunden-Tag endete exakt um 14.30 Uhr in einem Metallsarg. Ich hatte wieder mal keinen Vorschuss verlangt. In der Stadtküche gab es um diese Zeit auch nichts mehr zu essen. Ich beschloss, noch ein wenig in dem Verlagshaus herumzuschnüffeln. Schließlich kann auch unsereins immer mal wieder etwas dazulernen. In einem Großraumbüro saß eine einzige Frau an einem Computer und tippte. Ich hustete. Tut mir leid, ich kann nicht mehr. Meinetwegen müssen Sie auch nicht. Entschuldigen Sie, ich dachte, dass mir schon wieder jemand seine Artikel zum Eintippen geben wolle. Sind Sie die Einzige, die um diese Zeit hier arbeitet? Sehen Sie sonst noch jemanden hier? Nein. Damit wäre Ihre Frage beantwortet. Haben Sie sonst noch ein Problem? Ja, manchmal habe ich so ein Ziehen in der Leistengegend. Das sind Altersbeschwerden. Hören Sie mal, so alt bin ich nun auch wieder nicht. Hat man Sie eigentlich hergeschickt, um mir auf den Geist zu gehen? Oder ist das Ihr Naturell? Ich bitte Sie, ich wollte eigentlich bloß fragen, wo all die anderen Verlagsangestellten sind. Ein Teil ist dauernd an irgendwelchen Sitzungen. Und der andere Teil? Der andere Teil ist das ganze Jahr über damit beschäftigt, irgendwelche Intrigen zu spinnen. Und wer macht all die Zeitschriften? Das sehen Sie doch. Was denn? Sie ganz allein? Nicht ganz. In jedem Büro gibt es jemanden wie mich. Und wenn der Laden neu organisiert wird, sind wir es, die am Schluss dran glauben müssen. Dann hätten Sie allen Grund, die Verlagsleitung zu hassen. Vorsicht. Dieser Mann ist ein Schnüffler. Na und? Soll er doch schnüffeln? Meine Achselhöhlen sind sauber. Mein Deo versagt nie. Sie sind doch ein Schnüffler, oder? Zugegeben, ich bin Privatdetektiv. Dann sorgen Sie dafür, dass Boschs Mörder gefunden wird und dass Sie Peter wieder freilassen. Und wo, glauben Sie, ist der Mörder zu finden? Sicher nicht hier. Bosch war nicht unumstritten als Verlagsleiter. Es gibt einige Leute in der Direktion, die scharf auf seinen Posten waren. Und die Frau eines dieser Direktoren ist zufällig Apothekerin. Macht es da nicht Klick bei Ihnen? Tut mir leid, ich höre nicht. Ich ging mit der Gewerkschafterin in die Direktionsetage. Unterwegs öffnete sich eine Tür und eine Meute von Männern und Frauen mit Notizblöcken und rauchenden Köpfen kam uns entgegen und verschwand kurz darauf in einem anderen Büro. Die Herren von der Direktion hatten gerade eine Krisensitzung. Sie trugen alle Anzüge wie der verblichene Herr Bosch. Hinter verschlossenen Türen pokerten sie nun um die Nachfolge. Claudia Breu führte mich in ein Büro, an dessen Wänden lauter Einsatzpläne hingen. Scheiße. Wieso? Ich rieche nichts. Der Direktor mit der Apothekersfrau ist seit 2 Wochen in den USA, bei einer Tochtergesellschaft unseres Verlagshauses. Mit anderen Worten, er kommt als Täter nicht in Frage. Hatte Bosch eigentlich eine Sekretärin? Ja, natürlich. Ist sie schlank, langbeinig und unwiderstehlich? Sind wir das nicht alle? Vielleicht hatte Bosch ein Verhältnis mit seiner Sekretärin. Und die hat ihn dann mit Ciancali vergiftet, weil er sich nicht von seiner Frau scheiden lassen wollte. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Bosch lebte mit einem schlanken, langbeinigen Schauspieler zusammen. Tja, es ist alles nicht mehr so wie früher. Sind Sie wenigstens noch für kleine anatomische Unterschiede zu begeistern? Meinen Sie damit Ihre krumme Nase? Ich dachte eher an gewisse männliche Attribute, die in früheren Zeiten den Frauen weiche Knie bereitet haben. Weiche Knie kriege ich bloß bei dem Gedanken, dass mein Freund jetzt gerade verhört wird, weil diese Idioten von der Polizei glauben, dass er Bosch umgebracht hat. Ich packte meinen Charme in eine Tüte und warf sie in den Papierkorb. Es wurde langsam Zeit, dieses Irrenhaus für Normalsterbliche zu verlassen. Claudia ließ nicht locker und führte mich nochmals in Boschs Büro. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, wühlen. Nach ein paar Minuten hielt ich eine Menge Papier in den Händen. Das sind Boschs Pläne für die Reorganisation. Ich wette, dass der Mörder irgendwo zwischen den Zeilen zu finden ist. Ich weiß nicht. Dieses Bosch-Papier ist ein riesiger Luftballon, der einzig und allein den Zweck hat, unzählige Sitzungen einzuberufen, damit alle das Gefühl haben, es gehe ihnen an den Kragen. Aber irgendetwas musste Bosch doch mit dieser Reorganisation bezwecken. Wenn es einem Angestellten langweilig wird, räumt er den Schreibtisch auf. Wenn es den Bossen langweilig wird, schaffen sie eine neue Betriebsstruktur. Ich blätterte ein wenig in den Papieren, die alle den Vermerk »vertraulich« trugen. Nach etwa 15 Seiten, die mit nebulösen Formulierungen gefüllt waren, stieß ich auf einen einzigen konkreten Satz. Ich strich ihn rot an und ließ die Gewerkschafterin stehen. Sie öffnete den Mund, sagte aber nichts. Ich versprach ihr, dass ihr Freund noch am selben Tag frei sein würde. Ich ging nach unten. Das Büro des Hauswarts war eine kleine Kammer. Die Wohnung war gleich daneben. Ich klingelte. Die Frau des Hauswarts öffnete. Ist es wieder wegen der Toilette im 3. Stock? Nein, wegen der Leiche im 2. Stock. Dann sind wir nicht zuständig. Wir reparieren bloß sanitäre Anlagen. Kann ich mit Ihrem Mann sprechen? Nur wenn es sein muss. Er fühlt sich aber nicht sehr wohl. Sie ließ mich in die Wohnung. Der Hauswart saß in einem Sessel und hatte ein Glas in der Hand. Der Whisky stand daneben. Sein Blick ging durch mich hindurch. Seine Gedanken hinterließen eine muffige Atmosphäre im Raum. Dieser Mann will dich etwas fragen, Paul. Es sind immer die kleinen Leute, die es am Ende trifft. Woran liegt das bloß? Vielleicht daran, dass die meisten kleinen Leute ihr Schicksal duldsam hinnehmen. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Es war sinnlos, ich weiß. Aber es gibt Momente, da denkt man nicht an Sinn oder Unsinn. Da hasst man bloß. Aber Paul, sei still. Man könnte ja denken, dass du... Dass er diesen Bosch umgebracht hat, nicht wahr? Lass nur, Paula. Ist doch jetzt völlig egal. Wissen Sie was, Herr Kommissar? Meloni ist mein Name. Sie wollen mich doch nicht etwa beleidigen? Sie sind nicht von der Polizei. Wenn ich so aussehe, dann ist irgendetwas bei meiner Geburt schiefgelaufen. Siehst du, Paul, er ist nicht von der Polizei. Sie werden es nicht herausfinden. Ach, wissen Sie, früher oder später wird auch die Polizei auf die Idee kommen, Boschs Pläne durchzulesen. Und dann werden auch Sie jene Seite lesen, in der steht, dass die Wohnung des Hauswarts in Büros umgebaut werden soll und künftig kein Hauswart mehr beschäftigt wird. Ich habe das Papier aus reiner Neugier gelesen. Vielleicht ist es falsch, neugierig zu sein. Wissen Sie, in 5 Jahren wäre ich pensioniert worden. Ein schöner Abgang mit Blumen und einem Fest. Aber so... Aber Paul! Es tut mir leid, Paula. Ich ließ die beiden allein. Dann ging ich noch ein wenig im Verlagshaus herum. Unterwegs kamen mir wieder einige Horden von Sitzungsteilnehmern entgegen. In irgendwelchen Büros wurden sicherlich gerade wieder neue Arbeitsgruppen und neue Sitzungsdaten festgelegt. Ein Mann mit fliehendem Kinn, der wie eine wandelnde Intrige aussah, lächelte mir opportunistisch zu. Ich holte mir einen Kaffee aus der Kantine. Die Gewerkschafterin hatte recht gehabt. Er schmeckte scheußlich. Ich ging nach draußen und atmete tief durch. Es begann zu regnen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, fluchen.